Abschnitt 2 von Die Typhus-Marie von Hans-Heinz Evers. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Abschnitt 2. Ich habe keine Lust, sagte die Frau, mir länger ihre Remiaden anzuhören. Das, was ich Ihnen sagte, war keine Spezialweisheit von mir. Es ist 100.000 Mal gedruckt und gesagt worden. Das hat Sie nicht berührt. Und dass es nun plötzlich, als Sie es aus meinem Munde hörten, Sie so stark beeinflusste, das ist Ihre eigene Schuld. Ich leugne Sie nicht, erwiderte der Banker. Dennoch war es Ihr Einfluss allein. Das, was meine wasserkantige Stockehrlichkeit instinktiv stets ablehnte, das erschien mir aus Ihrem Munde plötzlich als allein selig machend, und so, gnädige Frau, ist es Ihre Schuld so gut wie meine. Frau Marie warf ihre Zigarette weit ins Zimmer. Ihre Stimme klang scharf und hell. »Herr Ulbich«, sagte sie, »Sie sind kein schöner Mann. Das wissen Sie selbst. Es ist kein Vergnügen, Sie anzuschauen. Rasieren Sie sich selbst? Nun wohl, ich kann nicht recht begreifen, wie Sie jeden Morgen mit der Klinge in der Hand vor dem Spiegel stehen und dabei der Versuchung widerstehen können, sich die Kehle abzuschneiden. Dann wär's aus mit allen Gewissensbissen.« Dr. Erhard unterdrückte ein rasches Lächeln. »Lassen wir das Persönliche«, sagte er. »Herr Randolph Ulbich ist mehr Gentleman, wie Sie annehmen, Frau Stäufesand. Was er Ihnen zu sagen hat, ist schmeichelhaft genug für Sie.« Der Bankier griff ein paar Aktenbogen auf. »Ich habe festgestellt, gnädige Frau, und Sie können mir glauben, dass ich mich gegen diese Feststellung mit Händen und Füßen gesträubt habe, dass Sie einer der gutherzigsten, besten, anständigsten Menschen sind, die je gelebt haben. Frau Marie Stäufesand ist irgendeiner niedrigen oder gemeinen Handlung vollkommen unfähig. Ihre übertriebene, rührende Liebe zu allem Getier ist jedem bekannt, der jemals mit ihr in Berührung kam. Es ist ferner ganz sicher, dass Sie weit über 3/4 Ihrer nicht beträchtlichen Einkünfte verschenkt und verborgt haben, ohne je irgendeinen Schuldner zu mahnen. Frau Stäufesand hat Jahr ein, Jahr aus junge Künstler und Studenten unterstützt und hat das in einer solchen Form getan, dass nie einer ihre Gaben als Almosen empfand. Sie hat während der Kriegsjahre und nachher in so aufopfernder Weise...« Die Dame in Grau schlug die Handschuhe übers Knie. »Halten Sie ein, Herr Ulbrich«, rief sie. »Wenn es mir schon nicht sehr sympathisch ist, dass Sie mich hier als Verbrecherin vernehmen, so ist es mir gewiss noch unangenehmer, ja geradezu unerträglich, wenn Sie meine kleinen Tugenden einzeln aufzählen wollen. Ich bitte dringend, die Herren davon Abstand nehmen zu wollen.« Bankier Ulbich zögerte, wandte sich mit einem Blick an die anderen Herren. »Löwenstein«, sagte Dr. Erhard, »Sie hatten es übernommen, den Vorsitz zu führen?« Der Anwalt schrak auf. Er nahm wieder die Flasche des Grafen, füllte sein Glas und leerte es in kurzen Schlücken. »Geben Sie mir die Akten«, murmelte er. Herr von Eyx reichte sie ihm zurück. »Ich danke«, fuhr er fort, »dass die Herren einverstanden sind, wenn wir dem Wunsch der Dame nachkommen. Nur zu unserer Rechtfertigung, Frau Marie, möchte ich kurz bemerken, dass auch in dieser Richtung wir uns bestrebten, möglichst reiches Material zusammenzubekommen. Wir wissen dabei recht gut, dass sich alles Gute sehr schnell vergisst, während das Böse anschwillt und wächst. Wir sind alle vollkommen davon überzeugt, dass wir nur einen kleinen Bruchteil von dem erfuhren, was Sie Gutes taten in Ihrem Leben. Wir haben festgestellt, dass Sie in wenigstens 3 Fällen Ihr Leben aufs Spiel setzten, um das anderer zu retten. In einem Falle gar für einen Hund. Sie haben mehr als einmal einen persönlichen Mut bewiesen, der meinen besten Stoßtruppenleuten höchste Ehre gemacht hätte, und haben genau denselben stolzen Mut, dieselbe hohe Verachtung für alles, was sich ihnen entgegensetzte, Dutzende von Malen gezeigt. Nie haben sie irgendeinem Menschen ein Böses nachgehalten. Ich, und ich darf wohl sagen, wir, kennen keine Frau von größerem Edelmut.« »Friedel«, sagte die Frau. Wie ein Vorwurf klang es. »Nur einen Augenblick«, fuhr er fort. »Ich muss dies sagen, denn es erklärt zum guten Teile die ungeheuren Möglichkeiten Ihres Einflusses. Sie gelten mit Recht, Frau Marie Stäufesand, als die eleganteste Frau unseres Jahrhunderts. Sie haben mehr Geschmack, und in jeder Beziehung, als die besten Künstler unserer Zeit. Über Ihre außerordentliche Begabung mit der Feder sowohl wie mit dem Stift urteilen längst die modernen Kunst- und Literaturgeschichten. Ihrem Charme und Ihrem natürlichen Liebreiz hat gewiss nicht leicht ein Mensch widerstehen können. Oh, unterbrechen Sie mich nicht, ich bin gleich fertig. wenn ich auch ihr Lob in dieser Weise stundenlang singen könnte. Nur eins muss ich noch hervorheben, weil es etwas ist, was selbst den meisten von uns als eine äußerste Überraschung kam. Es ist die Tatsache, dass Sie, Frau Marie Stuyvesant, die Sie durch alle Sündenpfuhle und Lasterhöhlen knietief durchgewartet sind, dennoch die reinste Seele haben, die heute in irgendeinem Menschenkinde haust. Amen, machte die Frau, und damit, hoffe ich, ist dieses Kapitel geschlossen. Auf Ihren Wunsch, fuhr der Rechtsanwalt fort, aber Sie werden uns, ehe wir ein anderes aufschlagen, zugeben, dass wir auch dieses gründlich studiert haben und Ihnen volle Gerechtigkeit widerfahren ließen. Auch ist ja alles dieses, wie es sich uns jetzt darstellt, kaum geeignet, für Sie zu sprechen. Es dient letzten Endes nur zur Erklärung für das ungeheuerliche Phänomen Ihrer Erscheinung. Herr Del Greco, wollen Sie bitte einige der Ausschnitte vorlesen, die Sie in diesen Tagen aus unseren Akten machten? Es würde viel zu lange dauern, wenn wir diese in completo hier vortragen wollten. Der Schiffsleutnant, der am äußersten linken Ende des grünen Tisches saß, begann: Unter den Schülern und Schülerinnen der Münchner Kunstakademie brach im Jahre 1910 eine Art Epidemie aus. Die jungen Leute wurden zu Dutzenden Ethertrinker. Eine ganze Reihe von ihnen ist elend zugrunde gegangen. Verzeihung, unterbrach Erwin Erhard den Triestiner, ich möchte zwischendurch einige Fragen an Frau Stuyvesant richten. Darf ich hoffen, dass Sie mir diese beantworten werden? Gewiss, nickte die Dame. Was diese Epidemie angeht, so wissen Sie natürlich davon. Man sagt, dass Sie die Ursache gewesen seien? Frau Marie zuckte die Achseln. Ich trank gelegentlich Äther, wie ich gelegentlich jedes andere Rauschgift nahm. Es ist höchst wahrscheinlich, dass einige der jungen Akademiker dabei waren. Es ist durchaus möglich, dass sie dann selbst Äther nahmen und dazu auch andere veranlassten. Wir haben, fuhr der Ingenieur fort, in unseren Akten nun eine ganze Reihe solcher Fälle, und zwar, wie Sie sagen, in Bezug auf fast jedes Rauschgift. Sie, Frau Stuyvesant, waren nie Alkoholikerin, nie Morphinistin, Kokainistin, gewöhnten sich nie an Muskarin, Mescal, Opium, Heroin oder was es immer war. Aber sehr viele Menschen, die sie das Gift nehmen sahen, davon erzählen hörten oder auch nur in ihren Büchern darüber lasen, nahmen es. Und von diesen wurden sehr viele Gewohnheitsnehmer. Manche davon richteten sich zugrunde, starben in Anstalten, endeten durch Selbstmord. Was für sie eine gelegentliche Sensation war, was ihnen eine vielleicht köstliche Stunde einbrachte, das wurde für viele andere ein langsamer Tod. Durch wen sind Sie an das Opium gekommen, Graf Thun? Durch ein Buch der Gnädigen, sagte der Graf ruhig. Ich bereue es nicht. Ich weiß, dass ich kaum mehr ein Mensch bin, in gewöhnlichem Sinne. Ich weiß, dass ich den Weg des Opiums zu Ende gehen werde und kenne das bittere Ende. Dennoch, ich bereue es nicht. Was mich persönlich angeht, mache ich ihr keinen Vorwurf. Die graue Dame sah ihn an. Fast dankbar klang ihre Stimme. Graf, was rauchen Sie? Graf Thun seufzte. Es ist ein Jammer. Ich kann nur indische Präparate auftreiben und zu unerschwinglichen Preisen. Ich dachte mir's, sagte Frau Marie. Darum fragte ich. Ich habe bestes chinesisches Opium da. Werde es auf Ihr Zimmer schicken, Herr Graf. Sie unterbrach sich lachend. Oder ist es vielleicht der Versuch, einen Richter zu bestechen? Wir sind nicht Ihre Richter, sagte Dr. Löwenstein. Es gibt nur einen Menschen, der über Sie zu Gerichte sitzen darf. Und Sie werden bald genug seinen Namen hören. Bitte lesen Sie weiter. Ritter Del Greco nahm andere Blätter auf. Hier sind Ausschnitte aus Zeitungen und Zeitschriften, aus Broschüren und Büchern, die alle über die Kunst Frau Marie Stuyvesants handeln. Sie variieren das Thema in allen Tönen, schillern in 100 Farben, gleichen aber in einem sich völlig, darin nämlich, dass sie den erstaunlichen Einfluss dieser Kunst hervorheben und darin auch, dass dieser Einfluss der unheilvollste sei, den jemals ein Künstler ausgeübt habe. Auf Generationen hinaus, heißt es hier, wird man sich diesem Gifte nicht entziehen können. Das Bestrickende dieser Kunst ist, dass sie die Welten, die, wie Schiller sagen würde, die Götter gnädig bedecken mit Nacht und Grauen, leichten Fußes betritt und durchaus nicht grauenhaft schildert. Alles ist Natur, nichts ist unnatürlich, dies ist das Dogma, und darum gibt es nichts Anormales, Perverses, Widernatürliches. Dies alles kann sehr schön sein und ist es in der Tat weit öfter als das Normale, Alltägliche. Dann aber, wenn es schön ist, ist es auch gut. Es lässt sich nun nicht leugnen, dass in den Schriften der Stuyvesant, wie in ihren Blättern, all das in der Tat von hoher Schönheit ist. Diese Schönheit ist so mit den Händen zu greifen, dass sich ihrer nicht so leicht jemand entziehen kann. So trinkt das Publikum aller Länder und ganz besonders die Jugend diese Kunst, trinkt sie gierig, wendet sich angeekelt von normalem Alltag ab und sucht die Irrgärten des Nicht-Alltäglichen auf. Leider ist nun das Perverse nicht an sich schön, sondern lediglich in dem Zaubermantel dieser Kunst, und der steht wohl einer begnadeten Künstlerin zur Verfügung, aber nimmermehr den Massen der Verführten. Die laufen dem Irrlicht nach, rennen hell jauchzend in den Sumpf, glauben die Schönheit zu finden und kommen schließlich um in Schlamm und Schmutz. Jeder Schuldirektor, jeder Universitätslehrer, jeder Richter kann Zeugnis ablegen über die geistzerrüttenden Folgen, die diese Kunst hervorgerufen hat, wenn er nicht etwa selbst davon gründlich infiziert wurde. »Frau Stuyvesant«, begann Dr. Erhard wieder, »glauben Sie, dass dieser Kritiker recht hat?« Sie antwortete, »Ich lese meine Bücher nicht und kritisiere sie nicht. Ich schreibe sie, das ist alles. Wie ich meine Blätter zeichne, soll ich vielleicht anders zeichnen und anders schreiben? Verlangen Sie doch, dass ein Stachelschwein Nashörner zur Welt bringt und dass der Strauß Kaviar legt.« Erwin Erhard dachte, »fabelhaft ist diese Frau.« »Fahren Sie fort«, wandte sich der Rechtsanwalt an Herrn Del Greco. Der Schiffsleutnant nahm seine Akten wieder auf. »Wir haben verschiedene eingehende Berichte über die sogenannten Stuyvesant-Bälle. Sie kamen schon vor dem Kriege auf, wurden aber zur großen Mode überall in Europa in den letzten Jahren. Zwei unserer Berichte scheinen besonders interessant, einer aus Zürich, der andere aus Stockholm. Alle Teilnehmer erschienen in den bizarren Kostümen der Schwarz-Weiß-Blätter, in denen die sogenannte Reizkleidung zum äußersten Affinement gesteigert ist.« »Wollen Sie mir sagen«, fragte hier der Ingenieur Erhard, »wie Sie eigentlich dazu gekommen sind? In immer neuer Art variieren Sie, Frau Stuyvesant, in Ihren Blättern dasselbe Thema, einen Menschen so anzuziehen, dass er auf andere Menschen einen faszinierenden Geschlechtsreiz ausübt. Ich besitze alle Ihre Zeichnungen und habe sehr viele Kostüme gesehen, die nach Ihnen gearbeitet wurden. Bei aller höchsten Anerkennung für diese Kunst ist es doch zweifellos, dass der bizarre Kitzel, den Sie hervorrufen, so stark ist, dass selbst ein Pflasterstein Liebesseufzer ausstoßen möchte.« Frau Marie brannte eine neue Zigarette an. »Dann, lieber Herr, muss ich weniger empfinden als ein Pflasterstein. Aber das ist vielleicht darum, weil ich weiß, was wirkt und warum es wirkt. Sehen Sie, die ganze Kostümkunde ist ja voller Reizkleidungen, wie die Gelehrten es nennen, oder wenigstens von Versuchen dazu. Nur sind alle diese Kleider durch die Jahrtausende von Stümpern entworfen worden, von Schneidern, Putzmacherinnen, Dilettanten, die herzlich wenig Ahnung hatten. Am besten haben sich noch die Könige und Herzöge und Generäle darauf verstanden, wenn sie aus ihren hübschen Leutnants bedreßte Reizpüppchen machten. Es ist erstaunlich, meine Herren, wie alle Weisen dieser Welt herumlaufen, den Schädel vollgestopft mit tiefer Gelehrsamkeit und dabei doch das Allereinfachste nicht wissen. Kleidung, sehr verehrte Herren, ob sie nun aus Federn oder Pelz oder Hosen und Röcken besteht, dient den Geschöpfen der Schöpfung gegen die Unbill der Witterung. Schöne Kleidung aber hat nur den einen Zweck, das Auge des Artgenossen des anderen Geschlechts liebestrunken zu machen. Darum hat der Pfauhahn sein strahlendes Rad, darum der Löwe seine stolze Mähne. Wer nicht sieht, dass die Natur selbst uns das lehrt, der ist blind geboren. Dass meine Kostüme sexuell anreizend wirken, ist gewiss, genauso wie die des Paradiesvogels oder des Zitronenfalters, und ich möchte wissen, wer es leugnen wollte, dass Sie, Graf Thun, den Augen junger Frauen weit besser gefielen, als sie noch in der Uniform der Honvéd-Husaren steckten. Keiner antwortete. So fuhr der Triestiner fort in seinem Vortrag. Diese Bälle arteten überall in die schamlosesten Orgien aus. Die berüchtigten Bälle der Quatzart in Paris sind insofern im Vergleich mit den Stuyvesant-Bällen als durchaus harmlos zu bezeichnen, als bei ihnen bei aller offenen Schamlosigkeit wenigstens die beiden Geschlechter sich gegenseitig zusammenfanden, während hier jeder perversen Lust gefrönt wurde. Es ist ganz sicher, dass keine Zeit eine schrankenlosere Verwahrlosung der Sitten zeigte als die unsere. Und an diesem Zustande, Frau Marie Stuyvesant lachte laut, trage ich die Schuld, O, ihr Sittenrichter, unsere Zeit hat mehr Öffentlichkeit, das ist alles. Unmoralischer. O, du lieber Gott, sie ist genauso moralisch und unmoralisch, wie es alle Zeiten waren. Was ist denn das Moralische im Sexualsinne? Das Einfache vielleicht, das Natürliche? Nun, dann ist die ganze Natur eben unnatürlich, denn das Geschlechtsleben der ganzen Tierwelt ist voll von tausend wilden Kombinationen, die dem braven Menschen äußerst anormal und pervers vorkommen müssen. Die aber, die Tierwelt, muss bescheiden sich verstecken vor dem überreichen, immer anders sich gebärdenden Liebesleben der Pflanzenwelt. Blick doch hinein in diese Natur. Wer behauptet, dass sie auch nur in irgendeinem Punkte normal, einfach und in eurem Sinne natürlich wäre, ist ein bewusster Lügner oder ein kompletter Idiot. Wir Menschen aber, das ist nun einmal so, gehören doch schließlich auch zur Natur. »Sie missverstehen uns«, erklärte Erwin Erhard. »Keiner von uns leidet an moralischen Anwandlungen und keiner von uns denkt daran, Ihnen in dieser Beziehung Vorwürfe zu machen. Wenn Sie Herrn Delgrigo zu Ende gehört hätten, würden Sie vielleicht bemerkt haben, auf was es uns ankommt. Diese Bälle, zu denen Tausende von Unterhaltungen und Gesellschaften in allen Städten hinzukommen, sind an und für sich nicht wesentlicher als irgendwelche anderen dieser Art, die stets gelegentlich stattfanden. Wichtig ist nur ihr massenweises Vorkommen. Wichtig ist, dass junge Leute in ganzen Scharen sich von der Arbeit abwandten und nur das eine noch im Kopf haben, sich auszuleben in ihrem Sinne. Wichtig ist, dass die Normen, die durch manche Jahrhunderte eine soziale Ordnung geschaffen haben, ob in jedem Punkte zu Recht oder zu Unrecht kommt, hier nicht in Frage, überall hohnlachend durchbrochen werden. Diese Ordnung schlug gewisse Instinkte in starke Fesseln. Sie, Frau Stuyvesant, haben diese Fesseln zerrissen. Wir können nicht tagelang hier rechten mit ihnen. Wir können ihnen nur einzelne Beispiele vorführen, aber diese Beispiele sind typisch, und man könnte ein jedes vertausendfachen. Ich bitte Sie, Colonel Thursby, wollen Sie der Dame Ihre Geschichte erzählen, die ihr wohl zum großen Teil noch unbekannt ist? Oberst Lionel Thursby erhob sich. Seine Finger griffen die vor ihm stehende Whiskyflasche und krampften sie fest. »Sie erinnern sich, Madame Stuyvesant, dass Sie 1913 in London sprachen. Ich war damals sehr vernarrt in Sie und reiste Ihnen schon seit Jahren durch die ganze Welt nach. Sie trugen auf Einladung des Lotus-Clubs einige Ihrer Sachen vor. Zugleich hatte man in den Räumen des Clubs eine Ausstellung Ihrer Zeichnungen und Radierungen veranstaltet. Ich brachte zu diesem Abend meine Schwester mit und meine beiden Brüder, die mich schon seit langem mit meiner Neigung für Sie geneckt hatten und neugierig waren, Sie persönlich kennenzulernen. An jenem Abend trugen sie eine Geschichte vor, in der zwei Brüder einander liebten. Sie werden sich erinnern, welche ihrer Erzählungen ich meine. Well, das, was sie da anschlugen, das war das, was mit meinen Brüdern der Fall war. Sie haben gewiss nicht diese unglückselige Neigung in ihre Seelen gesenkt, aber sie waren es, die diese Liebe, die sonst niemals über eine harmlose brüderliche Zuneigung hinausgegangen wäre, hoch aufblühen machte. Sie lehrten meine Brüder, dass alles, was Wurzeln habe, auch das Recht habe, zu blühen und Früchte zu treiben. Durch sie begriffen die beiden erst, was eigentlich in ihnen lebte. Dann kam, was kommen musste. Die beiden gaben ihrem starken Gefühl nach. Nach 6 Wochen wusste ich darum. Nach 6 Monaten wussten es die Dienstboten. Nach 1 Jahr wusste es ganz London. Als meine Brüder, beide Offiziere der Territorials, sich beim Kriegsausbruch bei ihrem Regimente stellten, empfing man sie eiskalt. Man machte Ausflüchte, schließlich wies man sie kurzerhand ab. Und die beiden erschossen sich, zusammen in derselben Nacht. »Das ist sehr bedauerlich«, sagte Frau Stuyvesant. »Ich habe die beiden Herren nicht einmal gesehen, Oberst. Sie vergaßen, sie mir vorzustellen.« »Aber meine Schwester haben Sie gesehen, Madame, nicht wahr?« schrie der Oberst. »Sie kam zu Ihnen nach dem Vortrage, dann ins Hotel am nächsten Tage, reiste ab mit Ihnen, als Sie London verließen.« Die Dame in Grau nickte. »Ja, das tat sie. Sie reiste mir nach, wie Sie das taten, Oberst, belästigte mich genau wie Sie mit Ihren Gefühlen, für die ich beim besten Willen keine Verwendung hatte, so wenig wie für die Ihrigen. Es tut mir sehr leid, Oberst, aber ich bin nur ein einzelner Mensch. Vergessen Sie das nicht. Wie können Sie verlangen, dass ich jedem Menschen, Männlein und Weiblein, zu Willen sein soll, nur weil er mich begehrt?« »Meine Schwester kam zurück nach London«, sagte der Oberst, 2 Wochen nach dem Tode meiner Brüder. »Sie folgte ihnen. Man fand sie vergiftet, mit ihrem Bild in der Hand. Aber Sie, Herr Oberst, Sie leben noch, sagte Marie Stäubesand. Leben, um mich verantwortlich zu machen für etwas, wofür Sie nie einen kleinsten Vorwurf finden würden, wenn es irgendeinem anderen passiert wäre. Der Oberst schrie, ich lebe, weil mich der Tod nicht wollte. Ich habe Sie geliebt vom ersten Tag an, als ich Sie sah. Ich bin mit Ihnen verknüpft durch drei Tote. Ich habe in diesen langen Jahren nie einen anderen Gedanken gehabt als den einen, Marie Stäubesand. Ich hasse Sie, Madame, und weiß recht gut dabei, dass das Liebe ist, wie es immer war. Und das wird nie enden, bis, er stotterte, setzte sich dann plötzlich nieder, wischte mit seinem Seidentuche die perlenden Schweißtropfen von der Stirne. Dr. Erhard sagte rasch, »Darf ich fragen, Frau Stäubesand, wie viele Menschen aus ähnlichen Gründen aus dem Leben schieden wie Miss Thursby? Oder wie viele solcher Fälle Ihnen bekannt sind? Wir haben unsererseits eine Ziffer feststellen können, die...« Frau Marie unterbrach ihn. »Hängen Sie Nullen dran, wenn es Ihnen Spaß macht. Ich sehe nicht ein, dass die Sache dadurch anders wird.« Ein Glas nach dem anderen goss Dr. Löwenstein herunter. »Wir doch, Marie Stäubesand«, rief er, »wir doch. Der Fall an sich besagt nichts, aber alles die Tatsache, dass er typisch ist. Und da wir von uns sprechen, von den Herren, die Ihnen gegenüber sitzen, und da das, was man gerade vor Augen hat, am leichtesten zu greifen ist, so wollen wir die Fälle zur Sprache bringen, die uns selbst angehen. Wir haben uns gegenseitig zugesagt, uns selbst nicht zu schonen. Sie haben gesehen, wie offen die Herren sprachen. Was Ritter del Greco anbetrifft, so glaubt auch er, dass Sie, Marie, sein verlorenes Leben auf dem Gewissen haben. Sie wissen, dass seine junge Frau eine außerordentliche Schönheit war, die er über alles liebte. Diese Frau ist heute eine große internationale Dirne, die von einem Kurort zum anderen fährt und jedem gehört, der sie bezahlen kann. Eine einzige kleine Bemerkung, die Sie sehr gelegentlich machten, trägt die Schuld daran. »Darf ich fragen, welche?« sagte die graue Dame. »Die Del Grecos lernten Sie vor 2 Jahren in Porto Rose kennen. Beide waren große Bewunderer ihrer Kunst und natürlich sehr erfreut, sich ihnen nähern zu dürfen. Isabel Del Greco attachierte sich sehr an sie. Jedes Wort, das sie sprachen, erschien ihr wie ein Evangelium. Sie zeichneten verschiedentlich Herrn Del Greco wie auch Frau Isabel. Bei einer solchen Gelegenheit legten sie einmal das Skizzenbuch auf die Knie und sagten, »Ich weiß, was anderes hineinlegen.« Als Frau Isabel fragte, antworteten sie, »Herrgott, er hat eine prächtige Figur, ist ein bildhübscher Bursch, aber irgendetwas abscheulich Langweiliges ist da. Sagen Sie, Frau Isabel, langweilt er Sie nicht manchmal furchtbar?« »Ja, du lieber Himmel, meine Herren«, rief Frau Marie, »hatte ich denn da nicht recht? Schauen Sie sich doch den guten Hans an. Er ist bei aller Schönheit zum Kotzen langweilig.« Ritter del Greco keuchte. »Gnädige, vielleicht haben Sie recht. Es ist gewiß so, wenn Sie es sagen, aber meine Frau saß zum ersten Male. Von dem Tag an war ich ihr langweilig, wie Sie sagen, zum Kotzen langweilig. Sie ging weg von mir, fand einen anderen. Vielleicht war ihr der auch langweilig nach kurzer Zeit. Und dann kam es so.« »Ist das auch typisch?« fragte Frau Marie. Der Rechtsanwalt nickte. »Es ist typisch dafür, dass irgendetwas, das Sie in aller Harmlosigkeit hinsagen, imstande ist, den anderen Hirnen die weittragendste Bedeutung zu erlangen. Schauen Sie, Frau Marie, auf die weißen Haare meines Nachbarn, des jungen Baron von Eyx. Er hat sie in wenigen Monaten bekommen. Nicht sehr romantisch, nicht durch irgendein furchtbares Ereignis, aber immerhin durch Sie, obwohl er sie jetzt zum ersten Mal in seinem Leben sieht. Sie haben vor einigen Jahren Frau Marie eines Abends im Casino in San Sebastian gespielt, bei der Gelegenheit etwa 20.000 Peseten verloren. Sie sind dann mit einigen bekannten Damen und Herren, die an dem betreffenden Abend auch eine recht unglückliche Hand hatten, ins Kaffeehaus gegangen. Während die anderen recht schlechter Laune waren, waren sie im Gegenteil außerordentlich vergnügt. Sie bezahlten ihren Kaffee mit einer 100-Franken-Note, die sie zufällig noch in ihrer Handtasche fanden, und gaben dem Kellner den Rest als Trinkgeld. Sie machten sich lustig über die sauren Gesichter der anderen und philosophierten, dass der eigentliche Reiz eines hohen Hasardspiels ja doch nur darin bestehe, dass das Geld überhaupt keinen Wert mehr habe, dass man lediglich nur gelbe, rote, blaue und weiße Marken einsammle oder fortgäbe. Und nach kurzer Frist völlig erhaben sich vorkomme über jeden Begriff von Geldeswert, und dass man diesen souveränen Kitzel beinahe noch mehr empfindet, wenn man alles verliere, als wenn man gewinne. Es schien einem ihnen unbekannten, am Nebentische sitzenden Herrn, der dieses Gespräch zufällig mit anhörte, als ob, wenigstens was ihre Person angehe, das durchaus richtig sei, Dieser Herr, der selbst niemals spielte, erzählte Jahre später seinem Freunde, eben Baron von Eyx, hiervon. Der junge Maler, der übrigens seinerseits auch bisher niemals daran gedacht hatte, eine Karte anzurühren oder in irgendeinem anderen Spiele sein Glück zu versuchen, fühlte sich bei dieser gewiss gleichgültigen Unterhaltung eigentümlich berührt. Er empfand eine seltsame Lust zu spielen, widerstand ihr wochenlang, setzte sich dann bei irgendeiner Gelegenheit in einem Club an den Baccarat-Tisch. Seither klebt er an diesem Tische, verspielt in einem halben Jahr sein Vermögen wie das seiner alten Mutter. Die Sensation, die ihnen das Spiel bringt, empfand er leider nie, wohl aber werden ihn seine grauen Haare zeitlebens an sie erinnern. Marie Stuyvesant betrachtete den jungen Maler aufmerksam genug. »Ich finde, dass Sie ihn äußerst gut kleiden«, bemerkte sie. Rechtsanwalt Löwenstein blätterte in den Akten. »Ein anderes Blatt«, begann er wieder. »Sie haben, Frau Marie, hier und da die Lust verspürt, auf der Bühne zu erscheinen, in eigenen Sachen, die Sie dazu auch selbst inszenierten. Es war jedes Mal eine kleine Sensation und ganz sicher ein Erfolg. Nicht etwa dank einer ungewöhnlichen schauspielerischen Begabung, sondern lediglich infolge Ihrer starken Persönlichkeit, die selbst offensichtliche technische Mängel nicht als Fehler, sondern gar als besonderen Reiz erscheinen ließ. War das vielleicht auch ein Verbrechen?« fragte Marie Stuyvesant. »So wenig wie alles andere«, erklärte der Anwalt. »Nur ist es eine Tatsache, dass Ihr Beispiel eine Menge junger Leute zur Bühne trieb, die bisher nie daran gedacht hatten. Das alles glaubte, den Mangel an Talent und Schulung durch eine Persönlichkeit ersetzen zu können. Glaubte, man brauche nur von der Straße weg auf die Bühne zu gehen, um einen Erfolg zu haben. Die Theaterdirektoren wissen sich ja kaum mehr zu retten von all den Menschenkindern, die den Stuyvesant-Fimmel haben, wie man es beim Theater nennt. Von einer wirklichen Persönlichkeit ist natürlich kaum je die Rede, und das Ende vom Liede ist, dass die große Armee der Prostitution wieder mal um so viele Rekruten reicher ist.« Der Rechtsanwalt griff ein anderes Blatt auf und fuhr, ohne innezuhalten, fort. »Hier ist eine Gruppe von Fällen aufgezählt, die bei aller sonstigen Verschiedenheit das Gemeinsame haben, dass es sich um Fälle unsinniger Wetten handelt. In einer ihrer Geschichten, Marie, kommt ein Mann vor, der die Manie hat, sich alles zuzutrauen und darauf die unglaublichsten Wetten eingeht. Sie haben in diesem Manne sich wohl zum Teil selbst gezeichnet, denn es ist bekannt, dass sie selbst gerne solche Wetten gemacht und auch meistenteils glatt gewonnen haben. Ich selbst war dabei, als sie einmal wetteten, sie würden auf einer der Turmspitzen des Kölner Doms eine kleine Flagge aufhießen. Sie bereiteten sich gut vor, versuchten sich mit den besten Dachdecker der Stadt als Lehrmeister zunächst an einer Reihe leichterer Objekte, und sie führten schließlich ihre Wette aus. Sie wetteten in Rom einmal, dass sie 3 Monate lang in Mannestracht herumgehen würden und dabei genau so leben wie bisher. Sie taten es, besuchten Gesellschaften, Theaterkonzerte und Kirchen, gewannen ihre Wette. Der Held ihrer Geschichte wettete, aber ich brauche Ihnen das ja nicht zu erzählen. Nun gut, diese Menschen, deren Namen hier verzeichnet stehen, wollten es ihnen gleich tun, suchten eine Ehre und einen Ruhm darin, Unsinnigstes auszuführen. Es mag manchem gelungen sein, diesen hier nicht. Ich habe hier 14 Namen verzeichnet. 4 davon haben ihre Waghalsigkeit mit dem Tode bezahlt. Eine junge Dame befindet sich seit Jahren im Irrenhaus, 2 sind Krüppel für ihr Leben. Die übrigen sind zwar heute wohl wieder ganz gesund, aber sie haben die Lust zu wetten, doch mit langer Krankheit bezahlt. Der Rechtsanwalt machte eine Pause, leerte sein Glas und ergriff ein anderes Blatt. »Hier, Frau Marie, haben Sie die Fälle verzeichnet.« Aber die Dame in Grau unterbrach ihn. »Es ist genug«, sagte sie ruhig, »ich leugne nichts. Alles, was ihr festgestellt habt, wird sich gewiss genauso verhalten. Wenn ich nachdenke, meine Herren, so glaube ich Ihnen doch recht viel erzählen zu können, das Sie nicht wissen. Erst gestern erhielt ich einen Brief von einem Arzt aus Amsterdam, der mich mit den schwersten Vorwürfen überschüttet. Sehen Sie, ich bin irgendwo für die uralte Behauptung eingetreten, dass es ein Verbrechen sei, unheilbar geisteskranke, vollkommen verkrüppelte oder idiotische Kinder und dergleichen Unglückliche durch viele Jahre am Leben zu erhalten. Die Gesellschaft habe nicht nur das Recht, sondern geradezu die Pflicht, solche Lebensmöglichkeiten auszulöschen. Sie wissen alle, dass diese Forderung seit Jahr und Tag von wissenschaftlichen Autoritäten aller Völker erhoben wird. Das war natürlich dem Amsterdamer Arzte genauso bekannt wie Ihnen. Nun wohl, dieser Arzt hatte ein 7-jähriges idiotisches Töchterlein, das sein Leben wie das seiner Frau zu einer wahren Hölle machte. Schließlich entschloss er sich, in Einverständnis mit seiner Frau, dieser täglichen Qual ein Ende zu machen. Er vergiftete das Kind. Seine Frau nahm sich dennoch diesen Tod, der ihr eine Erlösung hätte sein sollen, so zu Herzen, dass sie vermutlich in einem Zustand völliger Nervenzerrüttung sich aus dem Fenster stürzte. Der Arzt aber, niedergebrochen durch das Geschick seiner Frau, geht hin und zeigt sich selbst den Behörden an. Er wird sofort verhaftet und schickt mir diesen Brief aus dem Gefängnis. Ich allein, schreibt er, trage die Schuld an allem Unglück, denn allein mein Plädoyer für die bekannte Forderung, das ihm durch einen Zufall in die Hände gefallen sei, habe ihn letzten Endes bestimmt, sein Vorhaben auszuführen. Ohne mich würden seine Frau und sein Kind heute noch leben. Ohne mich würde er nicht des Mordes angeklagt im Gefängnis sitzen. Sie öffnete ihre Handtasche und nahm den Brief heraus, legte ihn vor sich auf den Tisch. »Hier, meine Herren, ist das Schreiben. Ich werde es nicht beantworten. Nehmen Sie es also zu Ihren Akten, wenn Sie wollen. Es ist, soviel ich weiß, das letzte Geschehnis, das für Sie in Betracht kommt, und gewiss eine hübsche Illustration für Ihre Hypothesen. Wollen Sie mehr haben, so sehen Sie mich bereit, aber ich denke, wir haben über genug und können nun schließen. Wollen Sie mir nun bitte mitteilen, was Sie eigentlich von mir wünschen?« Ende von Abschnitt 2. Gelesen von Ramona Deininger Schnabel. www.crowwings.com